ganz überrascht wären davon, als ob sie sich nun von diesem guten Gefühl, von dieser menschlich eigenen Aufwallung im Volk belehren lassen müssten und sagen müssten, ja klar, anerkennen wir Nationalgefühl, Austoben des Nationalgefühls, da haben wir vielleicht früher ein bisschen ein zögerliches Verhältnis zu gehabt, aber jetzt ist klar, müssen wir anerkennen, muss sein. Gleich die nächste Frage. Wenn wir das jetzt schon haben, wenn wir uns dazu bekennen, wir bekennen uns zu den Unseren, zu denen, die wir dort selber angeheizt haben. Wir sind Anhänger unserer Anhänger. Wenn wir uns zu denen bekennen, dass die das so Quatsch machen, dann wäre es doch aber auch ganz schwierig und wichtig, dass man dieses Gefühl, das sich jetzt auf Deutschlands Straßen so schön ausbreitet, auch konserviert. Kann man denn das auch auf die Zeit nach der Weltmeisterschaft übertragen? Bleibt es? Sehr deutlich und brutal ausgedrückt, wieder mal von der Bild-Zeitung, höflich ausgedrückt von unserem Bundespräsidenten. Zitat 7. Geht hier endlich der Ruck durch das Land, auf den wir alle lange gehofft und gewartet haben? Man kann es nur hoffen. Gerade in schwierigen Zeiten, in denen schmerzhafte Reformen anstehen, brauchen wir Optimismus, Schwung und gute Laune. Die immer schlecht gelaunten Niesmacher brauchen wir nicht. Hoffen wir, dass es gelingt, die positive Stimmung im Land mitzunehmen und in die Zeit nach der Weltmeisterschaft. Der Bundespräsident, das Zitat ist etwas länger, weil ich vielleicht später nochmal darauf zurückkommen möchte. Es ist das Bekenntnis zu unserer Eigenart. Das beginnt mit unserer Sprache, unserer Kultur, unserer Geschichte. Da ist doch etwas, was wir als Deutsch empfinden, als unsere Eigenart, unsere Tugenden, die Zuverlässigkeit, der Anstand und die Treue. Das will ich bewahren helfen. Wachstum als Verheißung reicht eben auf Dauer nicht aus, um Identität zu stiften. Wachstum ist immer das Ergebnis von Motiven und Interessen. Mein Begriff der Nation ist es, sich der Welt und dem internationalen Wettbewerb zu stellen, aber im Bewusstsein und Eigenart Heimat zu Hause. Die Nation, damit meint das im emphatischen Sinne, als Identifikation, die Nation wird eher wieder an Bedeutung gewinnen, wenn wir den Wettbewerb suchen. Er sagt, was die Bildzeitung auf ihre schöne Art so direkt hinblättert, sagt er etwas verklausuliert, diesen Schwung der Massen, dieses Nationalgefühl, gilt es zu nutzen, das ist zumindest eine hervorragende Voraussetzung dafür, um die sogenannten Herausforderungen, in Klammern der Globalisierung, zu meistern, gilt es zu nutzen, um die Leute, die eben jetzt von diesem Nationalgefühl beseelt sind, dafür einzusetzen. Es ist auch gar nicht, wird auch gar nicht verhehlt, was verholen, nein, verhehlt, dass das mit Härten für die Leute verbunden ist. Dass dieser Einsatz für die Nation, die Abrufung ihrer Identifikation, ihres Nationalgefühls, für sie mit allerhand Zumutungen verbunden sind. Es braucht keinen wie mich, um das zu sagen. Sie sagen es selber alle offen heraus. Ein Zitat von der Merkel, was mir gestern untergekommen ist. Ja, Deutschland ist auch ein Sanierungsfall. Wenn ich aber die Begeisterungsfähigkeit der Menschen bei der Weltmeisterschaft sehe, dann ist mir nicht bange, dass wir auch diese Herausforderung meistern werden, mit dieser Begeisterungsfähigkeit. Die Herrschaft, nachdem sie sich in Anführungszeichen von dem erwachten, gesunden, natürlichen Nationalgefühl hat bekehren lassen, weiß sofort, was sie davon will, was sie davon haben will, wie es zu funktionalisieren ist. Die Massen, nennen sie jetzt Massen, weil sie sich ja auch so aufführen auf den Straßen, die Massen haben dann ihren Dienst nicht nur zu verrichten, sondern sie bringen tatsächlich auch noch eine Einstellung mit, die die Reibungslosigkeit, die Zustimmung, ja, die Begeisterung zu dem, was ihnen zugemutet wird, noch extra gewährleistet. Es ist zwar ein bisschen Quatsch, weil es ja unterstellt oder so ein bisschen andeutet, als hätten die Leute sonst irgendwie groß was einzuwenden, würden sich allen Ernstes dagegen wehren, wollen Schwierigkeiten machen. Ist ja wohl nicht so im Alltag der bundesdeutschen Regierungskunst. Aber was die Herrschenden hier aussprechen, ist sowas wie ein funktionelles Ideal ihres Volkes. Ja, das ist klasse. Ein Volk, das in den von mir vorher beschriebenen Merkwürdigkeiten des Nationalgefühls sich herumtreibt, das so verrückt nach Identifikation sucht, das bereit ist, das als das hohe, reine Gefühl zu akzeptieren und auszuleben. So ein Volk ist offensichtlich ein National, heißt für die Zwecke, die sich die Nation setzt und die nicht mit denen zusammenfallen, die sich die für die sogenannten kleinen Leute setzen, für die Zwecke dieser Nation sehr brauchbar, dienstbar. Die sind, auch das sagt es eigentlich der Bundespräsident Köhler sofort, sie sind brauchbar im Kampf der Nationen. Er weiß auch schon, wogegen sich die Brauchbarkeit richtet. Nicht einfach bloß, dass sie mehr arbeiten hier oder immer brav abstimmen oder ihr Portemonnaie öffnen, wenn es heißt, die Kaufkraft muss gestärkt werden. Nein, sie haben eine Aufgabe, von der sie selber ja gar nicht wissen, worin sie genau besteht. Gerade zu stehen, nämlich für die Durchsetzung der Nation nach außen. Wettbewerb. Er sagt, wir brauchen mehr nationale Identifikation. Er ist sich auch sicher, dass sie entstehen wird. Hat er ja recht. Wenn wir, oder gerade deswegen, weil wir im Wettbewerb der Nationen uns bewähren und durchsetzen müssen. Es ist keine gemütliche Aussage, wenn den Leuten gesagt wird, wir denken an euch schon an so etwas wie eine Manövriermasse. Weiß das jetzt nicht aus, weil ich später nochmal drauf komme, weil das Rätsel, was sich ja so ein bisschen andeutet, auf das ich hinaus will, besteht ja darin, wie gibt es denn das, dass die Leute das mitmachen? Wie gibt es denn das, dass wenn ihnen so das hingeblättert wird, dafür seid ihr da, dafür freue ich mich über eure Fröhlichkeit, dafür möchte ich diesen Gefühlshaushalt bei euch sehen, dass die darüber nicht stutzig werden zumindest. Und sagen, ja, was wollen die denn von mir? Das ist doch Missbrauch privater Gefühle. Na, offensichtlich kommen sie auf die Idee nicht. Mein Vortrag soll so ein bisschen aufklären darüber, warum sie auf diese Idee leider nicht kommen. Also, der Funktionalismus des Nationalgefühls wird in aller Offenheit ausgesprochen und es wird auch ausgesprochen, dass man diese feiernden Massen, die nun eine neue, unverkrampfte, patriotische Einstellung vorzeigen, dass man die auch dem Ausland vorzeigen will. Das soll ein Bild sein gegenüber dem Ausland. Seht hier, hier seht ihr das neue Deutschland mit seinem neuen Patriotismus. Dafür sind natürlich zwei Dinge nötig. Erstens, dass man das dauernd sagt. Das hat da, seht ihr, das neue Deutschland, das ist, wie ich es vorhin schon kurz erwähnt habe, unverdächtig, harmlos, unverkrampft, muss natürlich ständig dazu gesagt werden. Zweitens braucht es natürlich auch ein gewisses Aufpassen darauf, dass die feiernden Völkermassen nicht durchdrehen und die Schlachtenbummler, die nebenan vorbeigehen, verhauen oder sich allzu sehr besoffen auf den Fennmeilen aufführen. Dafür gibt es ja auch da hat die Obrigkeit vorgesorgt, so ziemlich das größte Polizeiaufgebot, das es jemals in der Geschichte der BRD gegeben hat. Damit dieses Bild auf keinen Fall gestört wird. Damit Deutschland, auch dafür ist das Volk mit seinem Nationalgefühl funktional, einen guten Eindruck gegenüber dem Rest der Welt macht. Nicht bloß, dass es einen guten Eindruck macht, sondern das wird jetzt auch, man kann das schon ein Stück Kulturtourismus nennen, es wird jetzt auch vom Ausland geradezu gefordert, so habt ihr uns jetzt gefälligst zu sehen. Wir haben, komme ich vielleicht später noch drauf, gewisse alte Beschränkungen unseres Nationalgefühls abgeworfen und ihr habt das gefälligst zu akzeptieren. Für dieses Bild steht das Volk also, was natürlich kein so großes Verbrechen ist, wenn man bedenkt, was wir sonst noch alles leisten, steht dieses Volk, das jetzt nun Party feiert, steht nun mit ein. Eine Bemerkung zur antifaschistischen Demonstration, ich glaube am 1. Juli. Wenn man das Flugblatt von denen liest, ist wirklich auffällig, dass es eine riesige Leerstelle drin gibt. Es wird nämlich nicht der zarteste Anhauch von Kritik an diesem Nationalismus oder an diesem nationalistischen Überschwang der Leute geäußert. Kein Wort davon. Die trauen sich überhaupt nicht, überhaupt was dagegen zu sagen. Sie befinden sich dabei auch, das müsste jeder gemerkt haben. Vielleicht haben sie auch einfach nur sich dem emotionalen oder nationalen Druck gebeugt, wo man zu ihrer Verteidigung sagen, finden sich auch in einer dermaßen geschlossenen Phalanx der deutschen Intelligenz, ja, die sich entschieden und unter ständiger Abwehr von, da könnte doch irgendwie was komisch dran sein, entschieden hinter diese Massenbegeisterung stellt, von Gysi über den Elsässer, die Kühners, die Beispiele sind unendlich viele, es gibt keinen mehr. 3G-Wähler haben sich mal was getraut zu sagen, haben furchtbar was auf die Schnauze gekriegt. Es gibt keinen mehr, der in der Bundesrepublik sich zur Intelligenz, zur Elite zählt, der irgendein kritisches Wort zu diesem Nationalwahn sagt. Ganz im Gegenteil, alle schließen sich dem, was der Matusek sagt, was die Bildzeitung sagt, an, vorbehaltlos an, endlich wird Deutschland normal. Und diese Antifas wissen auch nichts dagegen zu sagen, sondern bekräftigen das nochmal. Das ist mein Vorwurf an Sie. Indem Sie nun meinen, eine gute Agitation in Ihrem Flugblatt wäre es, dass Sie sagen, wenn die Nazis in München aufmarschieren, dann macht das einen schlechten Eindruck in der Welt. Während die Stadt voll ist mit Gästen aus aller Welt, wollen Sie alles Fremde bekämpfen. Werden die Münchner bestimmen, welche Bilder während der WM um die Welt gehen? Das ist jetzt Ihre Sorge. So, man könnte es natürlich gehässige Bemerkungen über den Antifaschismus machen, dergestalt, dass es einen letztlich auch nicht wundert. Wenn das Ihre ganze Sorge ist, dass die Rechten, die Radikalen wieder hochkommen, dann haben Sie offensichtlich an Ihrem Gemeinwesen wenig auszusetzen. Nichts davon ist mehr zu spüren, dass Sie irgendeine Distanz dieser Nation haben. Früher haben Sie noch gesagt, die ist sowas wie der Sumpf des Rechtsradikalismus. Kein Wort davon. Nur noch Nation ist Klasse. Ihr Bild darf nicht verschandelt werden durch den Aufmarsch von Neonazis. Also, Kritik gibt es vielleicht gerade hier noch oder in diesen Schriften. Sonst in dieser Gesellschaft sowas wie eine absolute Kritiklehre. Auch die, die früher noch ein wenig Bedenken geäußert haben, niedergebügelt oder selbst euphorisiert. Wie gesagt, der Funktionalismus ist den Leuten jetzt so vorgesagt worden. Der Merkel sagt, ihr seid ein Mittel, um einen Sanierungsfall Deutschland wieder auf Vordermann zu bringen, was sie nicht so dem Zitat nicht sagt, aber auch sonst sagt, und das auch wieder ausdrücklich sagt, ihr seid mein Mittel im Kampf gegen andere Nationen, ihr seid dafür da, nebenbei auch unverhohlen, das ist ja mit Reformpolitik schon alles längst gesagt, ihr seid dafür da, mit eurer Arbeit oder Nichtarbeit, aber insbesondere mit einer absoluten Billigkeit, mit einer ständigen Verschlechterung eures Lebens, für diesen Kampf einzustehen. Das erwähne ich jetzt nur. Weil das ist ja klar, erzählt man ja auch niemandem was Neues, wissen Sie ja. Wie gesagt, die Oberen haben offensichtlich die Freiheit und die Frechheit, das ihren Leuten brühwarm und brettelbreit zu erzählen. Eine Abschweifung, die aber keine ist, sondern schon zur Klärung des Problems, was das Nationalgefühl beiträgt. Erklärung der anderen Seite. Verplausibilisierungsversuche für die Richtigkeit und Notwendigkeit des Nationalstaates. Einige sind ja schon vorgekommen. Deutschland befreit sich. Befreien heißt fröhlich sein. Fröhlich sein heißt ein besserer Mensch zu werden. Ein besserer Mensch zu werden, fröhlich zu sein, heißt andere Völker achten. Lauter in Anführungszeichen Bestimmungen des Nationalstolzes sind dann nur vorgekommen. Es gibt aber welche etwas ernsthafterer Natur, sage ich mal so, höflich, wie zum Beispiel die des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Zitat 9. Mein Thema heißt, die Deutschen ihre Identität. Was ist eigentlich Deutsch? Zunächst ist es ein naturgegebener Sachverhalt. Es ist die Folge der Tatsache, hier geboren und aufgewachsen zu sein, die deutsche Sprache zu sprechen, sich hier natürlicherweise zu Hause zu fühlen und damit ein Teil des Volkes zu sein. Ich bin Deutscher, wie ein Franzose, ein Russe ist. Das ist weder ein Verdienst noch ein Mangel, ich habe es mir nicht ausgesucht. Was heißt nun eigentlich Deutsch? Wir sind Menschen wie andere auch, wir lieben wie sie uns verheimat. Ich habe das in der Ankündigung schon ein bisschen verwendet, das Zitat, aber es gibt noch ein bisschen was dazu zu sagen. Der sagt also, unverblümt, Deutsch wird man durch einen Zufall. Ein Zufall, den man sich, das ist so, nicht ausgesucht hat. Die Folge der Tatsache, hier geboren und aufgewachsen zu sein. Der sagt, und weil das jetzt so ist, einfach so, weil das so ist, ergibt sich daraus Identifikation. Natürlicherweise, sagt er, liebe ich dann den Hort, in den mich ein Zufall hineingeworfen hat. Diese Umgebung, in der ich mich jetzt befinde, nehme ich mir zu eigen, erkläre mich mit der identisch. Es gibt bei nüchterner Betrachtung nicht den geringsten Grund, sich mit den Umständen, in die man durch Zufall hineingekommen ist, identisch zu erklären. Der Brecht hat mal einen ganz netten Scherz gemacht. Er hat gesagt, ja, wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann hätte ich mir für den Winter ein Stückchen Schweiz nehmen und für den Sommer halt ein bisschen Süditalien. Und so hat er das so durchgemacht. Und gesagt hat, naja, wenn man sich schon seine Nation, oder seine Nation nicht, sondern die Umstände, in denen man leben möchte, aussuchen könnte, da fiel mir viel ein. Hier wird aber gesagt, da wo du angekommen bist, gehörst du automatisch mit dazu. Das ist einfach so. Eine apodiktische Behauptung, an der nicht zu rütteln ist, da gehörst du hin. Ich habe es mir nicht ausgesucht, wäre ja eigentlich eher sowas wie die Kritik. Das ist doch ein Angriff auf die Freiheit des Menschen. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Nein, sagt er, das spricht im Gegenteil dafür, weil du dir es nicht ausgesucht hast, ist das so wie ein naturhafter Sachverhalt, der dich festnagelt. Also was man eigentlich, wie gesagt, im Moment lang wie eine Kritik verstehen könnte, taugt für den genau umgekehrt zu einer Affirmation. Weil ich hier bin, gehöre ich einfach auch hierher. Natürlicherweise. Und weil ich natürlicherweise hierher gehöre, macht er ganz brutal den Übergang, bin ich auch sehr dafür, für das, wo ich hingehöre. Ich liebe das. Muss man natürlich wieder, ich habe vorhin schon den Witz gemacht, wenn Sie doch alle dasselbe Gefühl haben, bei dem Matusek, weil wir unsere Nation lieben, achten wir auch alle anderen. Wenn Sie doch alle dasselbe Gefühl haben, die Russen, die Franzosen und die Deutschen, woher kommt denn überhaupt dann sowas wie ein Unterschied zwischen ihnen zustande? Kommt wieder her. Das soll einerseits, macht es sie unterschiedslos. Sind alle ein und dieselbe Materie, Leute, die durch einen Zufall irgendwo hingekommen sind, geboren und aufgewachsen, sie es nicht ausgesucht haben, dann laut Auskunft des Weizsäcker das entsprechend dann auch annehmen, sich damit identifizieren, es lieben, dass diese Leute eigentlich unter sich, wenn man diese Betrachtungsweise, diese Charakterisierung nachvollzieht, identisch sind. Es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen. Es sagt aber schon die reine Benamung, Russe, Franzose, Deutsche, es gibt offensichtlich einen elementaren Unterschied. Der kommt aber genau aus dem, was der Weizsäcker sagt, nicht heraus. Was Weizsäcker sagt, betont eigentlich nur ganz abstrakt, dumm, die Gleichheit aller Individuen, nämlich aufgewachsen zu sein, irgendwo. Und dann womöglich auch noch dafür zu sein. Was er hier ja aber auch quasi als ein Gebot erlässt. Wenn er sagt, ich liebe natürlicherweise, heißt das Zitat, ich fühle mich ja natürlicherweise zu Hause, ist das ja auch ein Gebot. So. Andere Erklärungen gibt es ja auch, mal kurz erwähnen. Es sei eine gemeinsame Sprache. die die Menschen gemeinsam macht, die für die Identifikation sorgen. Ja, das ist nur daran zu erinnern, die Sprache ist ein Mittel. Die Sprache ist ein Mittel, um Gedanken auszudrücken. Und die Gedanken sind dann nun gerade mal von der Art, sonst wäre es ja schrecklich langweilig, dass sie sich unterscheiden. Es ist ja gerade dafür da, dass Menschen sich mit ihren Gedanken voneinander unterscheiden. Es ist ja gerade dafür, dass sie unterschiedliche Meinungen, Interessen, Auffassungen, Theorien damit darstellen können. Das kann unmöglich eine Gemeinsamkeit zwischen ihnen stiften. Das stellt erstmal nur eigentlich bei genauer Betrachtung den Unterschied zwischen ihnen fest, nämlich dass sie geschiedene Subjekte sind, die sich vermittels ihrer Sprache über ihre Verschiedenheit einigen oder auch nicht einigen. Also über das, was sie voneinander wollen. Abgesehen davon ist auch dazu